auferstanden aus des Grabes Macht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Jesus lebt, er hat's am Kreuz gesiegt, jede Macht, die bald zu Füßen liegt. Singen werden wir es alle Zeit, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Herrlich ist es ja, erlöst zu sein. Der Glanz der Welt verliert den Schein. Er hat wunderbar auch uns befreit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?